herzlich willkommen zu AHA, dem Podcast für alle Neugierigen und die, die es bleiben wollen. Ich bin der Bömi und neben mir sitzt wie immer der Marco. Hallo. Hi Marco. In der letzten Folge habe ich dir eine Frage beantwortet. Richtig. Die du, da war. Du hast mir erklärt, wie Solartechnik funktioniert. Richtig. Ja, und es war ein sehr lehrreicher Exkurs über die Kraft der Sonne. Ja, nachdem wir ja das Sonnenthema auch schon hatten. Genau, du hast die Sonne und Solartechnik erklärt. Jetzt reicht es mal mit Licht. Jetzt reicht es erstmal mit Sonne. Genau. Aber am Ende der letzten Folge hast du mir dann wieder eine Frage gestellt. Genau. Ich will heute von dir wissen, wie funktioniert denn das Internet? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja. Viel Magic mal wieder. Manege frei. Ja, ich habe, wie gesagt, es ist ja ein Thema, das uns jetzt durchaus sowohl im Arbeitsalltag als auch natürlich im privaten Alltag begleitet, wie so viele Menschen. Also für die meisten Menschen ist das Internet ja integrer Bestandteil des Privatlebens mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, oder? Ja. No. Bei uns ist es noch so, dass wir das Internet ja auch beruflich nutzen. Ohne geht nicht. Oder Teile des Internets, kommen wir eh noch drauf, was damit konkret gemeint ist. Ich habe mal versucht, zusammenzutragen, was das Internet denn so ist, wo es denn eigentlich herkommt und wie es denn letztendlich funktioniert. Tja. Also, was ist das Internet? Ja, im Grunde, also der Begriff Internet stammt vom englischen Internetwork, ja, zusammengesetzt aus dem Präfix Inter und Network, Netzwerk oder kurz Netz. Umgangssprachlich auch das Netz genannt, Das ist Internet. Ein weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken. Ja, also wenn du dein privates Netz betrachtest, auch ich glaube fast jeder hat zu Hause eine Fritzbox oder einen Speedport oder so stehen und alle Geräte, die da irgendwie verbunden sind, also so, sei es mit Kabel oder eben auch kabellos über WLAN, also dein Handy, dein Tablet, was auch immer, bilden ein Netzwerk. Und das Internet ist halt ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ja. Und dabei kann sich eben jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden. Und der Datenaustausch zwischen den über das Internet verbundenen Rechnern erfolgt über die technisch normierten Internetprotokolle. Kommen wir noch dazu, was das konkret ist. Also mit anderen Worten, es gibt eine normierte, einheitliche Sprache, mit der sich diese ganzen Rechner unterhalten, sonst würden sie sich ja nicht verstehen. Und das Internet ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten wie www, E-Mail, Telnet, SSH, XMPP, MQTT und FTP. Tja, da meint man, da hat man mit www alles OWOW. Was aber auch wieder deutlich macht, und hier kann man gleich mit einem ganz großen Missverständnis oder einem Irrglauben aufräumen, das World Wide Web, ja, also das www ist nicht das Internet. Nein. Sondern ist nur einer von vielen Diensten, die Teil des Internets sind. Ja, also eine E-Mail zu verschicken, was ja leider auch immer weniger wird dank Messenger-Diensten, aber auch WhatsApp. Ja, umgelagert. Genau, ein Messenger-Dienst ist auch nichts anderes als ein Teil des Internets. Er nutzt das Internet als Plattform. Kanal. Genau. Die Übertragung von Daten im Internet ist unabhängig vom Inhalt und dem Absender, also unabhängig vom Absender und dem Empfänger, und es wird als Netzneutralität bezeichnet, habt ihr auch bestimmt schon mal gehört. Ja? Also das Thema Netzneutralität ist eben der Überbegriff dafür, dass dem Internet eigentlich egal sein muss, ja, per Spezifikation, per Internetprotokoll, was über das Internet transportiert wird. Ja, und es gibt natürlich Bestrebungen, die das sabotieren wollen, aber dazu später mehr. Bevor wir uns mit der Technik ein bisschen auseinandersetzen, einfach mal ein kurzer Abriss über die Geschichte des Internets. Ich glaube, jeder dieser Punkte, die ich jetzt aufführen werde, könnte man eine Episode drüber machen. Locker. Bin mir auch fast sicher. Locker, das heißt, ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir immer haben, ist einfach so weit zu reduzieren, dass diese Informationsflut, ihr kennt das ja sicher, wenn man einmal ins Klicken kommt im Internet, vom Hundertsten ins Tausendste. Jedenfalls beginnt die Geschichte des Internets am 29. Oktober. Was schätzt du? Wann geht das Internet los? War in die 60er. 1969. Ah, und zwar als ARPANET. Stimmt, das ARPANET. Das Advanced Research Projects Agency Network. Das wurde zur Vernetzung von Großrechnern von Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt. Und das Ziel war zunächst die Rechenleistungen dieser Großrechner, Großrechner in Anführungszeichen, 1969. Ja, sehr wörtlich zu nehmen, würde ich sagen. Ja, oder? Wir waren sehr groß und die Leistung, also ich glaube, mein Handy oder mein Smartphone hat mehr Leistung als diese Großrechner von damals. Na, wie dem auch sei, sie wollten die effizienter nutzen, zuerst nur in den USA und dann später halt weltweit und haben dieses Netzwerk geschaffen, dieses ARPANET. 1981, also doch eine ganze Zeit später, wurden IPv4, ICMP und TCP spezifiziert. Ja. Das sind Protokolle, komme ich später nochmal im Detail dazu, was das genau ist, die bis heute die Grundlage der meisten Verbindungen im Internet sind. TCP/IP, hat jeder schon mal gehört von euch? Die meisten. Viele. Einige. Eine Handvoll. Nerds. Kennst du einen gewissen Tim Berners-Lee? Nee, aber wenn er Lee heißt, ist er bestimmt Chinese. Nein, ich weiß nicht, nicht Lee mit I, sondern mit Doppel-E. Tim Berners-Lee, aber du kennst CERN. Mhm. CERN, das ist ja dieser, man kennt CERN eigentlich, weil die diesen riesen Teilchenbeschleuniger. Die dieses riesen schwarze Loch erzeugen wollen, das die Erde von innen her aufnimmt. Genau. Ah. Nee, das ist... ich werde es versuchen auszusprechen. Ich hatte mal Französisch in der Schule, aber man möge mir verzeihen. Ich hatte auch tatsächlich Französisch. Ich hatte es länger als wie du. Conseil européen pour la recherche nucléaire. Ja, CERN. Très bien. Très bien. Très bien, monsieur. Tim Berners-Lee entwickelte um das Jahr 1989 am CERN die Grundlagen des World Wide Web, also eines Internetdienstes wohlgemerkt. Ja, wir merken uns, www ist ein Dienst im Internet. Am 6. August 1991 machte er dieses Projekt eines Hypertext-Dienstes öffentlich und weltweit verfügbar. Also Geburtsstunde von HTTP www.ovov.de ist der 6. August 1991. Relativ jung, ja, wie ich finde. Rasanten Auftrieb erhielt das Internet seit dem Jahr 1993, als der erste grafikfähige Webbrowser veröffentlicht und zum kostenlosen Download angeboten wurde, der die Darstellung von Inhalten des World Wide Web ermöglichte. Und jetzt Preisfrage. War das der Netscape Navigator? Nein, wrong. Falsch. Nein, es war Mosaic. Mosaic, den kenne ich gar nicht. Mosaic, ja. Kennt kaum mehr. War kaum. 93, sagst du, war das, oder? Ja. Das war das Geburtsjahr von Google? Weiß ich nicht. Nee, war später. Später, sicher. Habe ich jetzt nicht notiert, aber vor allem war der erste grafikfähige Webbrowser war Mosaic. Folgten natürlich viele andere, ja. Insbesondere durch einen Provider namens AOL und dessen Software Suite kam es zu einer wachsenden Zahl von Nutzern und vielen kommerziellen Angeboten im Internet. Also AOL hat da eine ganze Welle losgetreten, ist aus diversen Gründen gescheitert, auf die wir jetzt hier nicht näher eingehen wollen. America Online. Und da der Webbrowser fast alles andere verdrängte, wird er auch als die Killer-Applikation des Internets bezeichnet. Das Internet ist also ein ganz wesentlicher Katalysator der sogenannten digitalen Revolution. Und ab 2003 trat dann mit den Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube das bidirektionale Austauschen von Inhalten unter den Nutzern, also dem sogenannten User-Generated Content, also dem Nutzern generierten Inhalten, in den Vordergrund. Allerdings jetzt auf zentralen, abgeschlossenen Plattformen und praktisch ausschließlich durch die Nutzung eines Webbrowsers. Das Schlagwort Web 2.0 verweist auf die zunehmende Interaktivität auch durch Audio- und Videoeinbindung des Internets. Wobei jetzt schon die Entwicklungen für Web 4.0 laufen, ja, oder? Das hat aber was mit Cloud und Internet der Dinge zu tun. Also unter dem Sammelbegriff Internet der Dinge, Internet of Things, wurden Technologien etabliert, die den direkten Anschluss von Geräten, Maschinen, Anlagen, mobilen Systemen und so weiter an das Internet erlauben. Ja, Kühlschrank. Diese ganze Smart Elektronik. Genau, Smart Home und so weiter. Ja. Es ist alles vernetzt. Sie dienten der Interaktion dieser Dinge untereinander beziehungsweise dem Fernzugriff auf sie durch menschliche Bediener. Und diese Anschlusstechnologien umfassten einerseits Cloud-basierte Dienste, andererseits geräteseitige Anbindungstechnologien. Das heißt, Cloud hat auch schon mal immer gehört, there is no cloud, there's just other people's computers. Ja? Also stehen halt irgendwo Rechner rum, auf die ihr eure Daten schieben könnt. Die Cloud ist nichts anderes. Es ist also mitnichten irgendetwas Wolkiges. Die Cloud, ich glaube, dieser dieser Ausdruck ist deswegen so entstanden, weil die Verteilung dieser Rechner einfach so schemenhaft ist. Mhm. Ja? Also man kann Rechner dazu nehmen. Wolkennetz. Man kennt es ja von den Suchbegriffen in Blogs. Ja. Wird ja auch Rechner wegnehmen, Rechner hinzunehmen. Ja. Der Speicherplatz muss nicht an einem Ort sein, sondern kann über den ganzen Erdball verteilt liegen. Daher dieser wolkige Ausdruck des Cloud. Ne? Ja, das war eigentlich schon so der geschichtliche kurze Abriss des Internets. Wie gesagt, es ist noch nicht so alt, 1991. Da war ich schon da. Da war ich schon auf der Welt, da warst du schon auf der Welt. Ich würde mich tatsächlich als Digital Native bezeichnen. Das ist so ein Schlagwort, das die Leute bezeichnet, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind. Ja. Und in meinem Alter war es noch eine Wahl. Also man war der Nerd. Also man musste sich bewusst bei mir auch noch dafür entscheiden, sich mit Internet, mit Modems, hier mit Computern allgemein auseinanderzusetzen, war dann aber eher so der ausgegrenzte Einzelseiter und Einzelseiter. Wow. Gut, und auch Neuschöpfungen, warum nicht? Außenseiter. Einzelgänger und Außenseiter, nicht Einzelseiter und Außengänger. Außengänger. Jedenfalls ist es heutzutage so, dass man eben derjenige ist, der sich doch mit Computern auskennt. Mhm. Du machst doch was mit Computer. So ungefähr. So, dann kommen wir zu dem Punkt, zu der eigentlichen Frage, wie funktioniert denn jetzt das Internet? Und was man zur Veranschaulichung der Funktionen und der Funktionsweise des Internets ganz gut gebrauchen kann, ist es, wenn man es mit einem Paketdienst vergleicht. Mhm. Ja, also das wird auch Hermes. Nein, ich habe auch dazu geschrieben, nicht Hermes. Nee, ich hatte es wieder rausgelöscht. Also, aber da stand tatsächlich nicht Hermes. Gut, zwei dumme ein Gedanke. Wir hängen viel zu oft zusammen. Ja, genau. Als allererstes, wenn man wissen will, wie das Internet funktioniert, muss man sich natürlich erstmal mit seiner Infrastruktur auseinandersetzen. Und die Infrastruktur des Internets, das wäre das, was man jetzt mit der Analogie eines Paketdienstes mit den Straßen vergleichen würde. Oder auch den Paketverteilzentren. Ja, also jeder weiß, was ein Aussprache. Jeder weiß, was ein Paketverteilzentrum ist, spätestens seit man seine Sendung nachverfolgen kann, bei DHL zum Beispiel. Jedenfalls gibt es da eine Analogie zu. Also grundsätzlich ist das Internet dezentral angeordnet. Das heißt, es besteht aus vielen Netzwerken unterschiedlicher administrativer Verwaltung, sogenannten autonomen Systemen, die alle zusammengeschaltet sind. Das heißt also, so wie wir jetzt hier im Kleinen, in meiner Wohnung, ein kleines Netzwerk haben, besteht das Internet halt aus vielen großen Netzwerken. Und das muss man sich halt vorstellen, wie so vielarmige Abzweigungen einer großen Krake irgendwie so, ne? Es gibt auch, ich habe es verlinkt, eine Seite, die eine Karte des Internets darstellt. Ein Bild in den Shownotes, seht ihr, sieht fantastisch aus. So eine stilisierte Ansicht des Internets. Das ist so ein massiv verzweigtes Netzwerk. Wie so eine gigantische, vielarmige Krake sieht das aus. Was ist in deinem Zentrum? Nichts. Es gibt kein Zentrum im Internet. Google. Ist ein großer Punkt drin, ja. Aha. Kann man reinzoomen. Also in diese interaktive Ansicht, nicht in das Bild, das ich verlinkt habe, kann man reinzoomen. Ah, cool. Ja, ist tatsächlich sehr cool. Jedenfalls besteht das Internet aus vielen großen, einzelnen, dezentral angeordneten, autonomen Systemen, aka Netzwerken. Darunter sind hauptsächlich Provider-Netzwerke, also die Rechner, an die Rechner der Kunden eines Internetanbieters angeschlossen sind. Mein Netzwerk ist quasi hinter meinem Router, hinter meiner Fritzbox, wiederum Teil meines Provider-Netzwerkes. Mhm. Und mein Provider-Netzwerk besteht aus allen Kunden meines Providers. Was ist ein Provider? Der Anbieter. Genau, Telekom, Vodafone, lokale Anbieter wie bei uns hier in Passau, der Telepark. Gibt es verschiedene, ja? NetCologne, was auch immer. Dann gibt es natürlich Firmennetzwerke, die Computer einer Firma verbinden. Ja, das ist aber da meistens es gibt tatsächlich harte Netze, die halt per Funk, Richtfunk und weiß der Geier was vernetzt sind. Ja, oder eigene Backbones wahrscheinlich. Genau, und natürlich Universitäts- und Forschungsnetzwerke. Das sind die drei großen. Physikalisch besteht das Internet im Kernbereich, also bei Verbindungen zwischen den oben genannten Netzwerken und in den verbindenden Kernbereichen eines Telekommunikationsnetzes mit sehr hohen Datenübertragungsraten, also den sogenannten Backbones, kontinental und interkontinental hauptsächlich aus Glasfaserkabeln. Außer bei der Telekom, da ist Kupfer. Ja, komme ich noch zu. Die durch Router zu einem Netz verbunden sind. So, jetzt kommt schon mal der erste Begriff Router. Hat jeder schon mal gehört? Jeder hat wahrscheinlich einen zu Hause. Jeder, der uns hören kann, vermutlich, ja, hat die Episode runtergeladen über seinen Router. Mhm. Fritzboxen sind da bekannt. Was ist ein Router? Naja, ein Router oder Netzwerkrouter sind Netzwerkgeräte, die Netzwerkpakete zwischen mehreren Rechnernetzen weiterleiten können. Also die wissen, wo es lang geht. Die routen das. Also im Grunde weiß ein Router weiß von allen Geräten, die mit ihm verbunden sind, kennt deren Adressen. Mhm. Und wenn quasi ein Rechner etwas verschicken möchte, dann hat dieses Paket eine Adresse, wo es hin soll, und der Router weiß halt, wo es lang geht. Also ein Paketverteilzentrum. Mhm. Ja. Genau. Also ein Router ist nichts anderes. Ja, viele Straßen führen zu diesem Paketverteilzentrum. Dort werden die Pakete gesammelt und von dort aus werden sie in die Postfahrzeuge geladen und an ihren tatsächlichen Bestimmungsort gebracht. Glasfaserkabel bieten eine enorme Übertragungskapazität und wurden vor einigen Jahren zahlreich sowohl als Land- als auch als Seekabel in Erwartung sehr großen Datenverkehrwachstums verlegt. Mhm. Ja, also genau, Seekabel. Auf der sogenannten letzten Meile, also bei diesen Hausanschlüssen, werden die Daten oft auf Kupferleitungen von Telefon- oder Fernsehanschlüssen übertragen. Glasfasern bis zum Haus, FTTH, Fiber to the Home, sind in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Ach. Mhm. Bei mir schon. Danke, Telekom. Ich habe Glasfaser in der Wohnung. Das ist schön für dich. Meist ich nicht. Meist werden die Glasfasern nur bis zu einem Verteiler verlegt, nennt sich FTTC, Fiber to the Curb, also yay. Glasfaser bis zum Bordstein. Ja, das habe ich. Die letzten Meter zum Endkunden sind meist wieder aus Kupfer. Und dass das nicht ganz verlustfrei einhergeht oder dass Kupfer kein Glas ist, ja, muss man kein Physiker sein. Jo. Wir können uns jetzt stundenlang über den Breitbandausbau in Deutschland aufregen. Tun wir an der Stelle aber nicht. Schade. Gehen einfach weiter. So viel vorbereitet. Privatpersonen greifen auf das Internet meist über einen Breitbandzugang, eben zum Beispiel mit DSL, Kabelmodem oder UMTS, wenn es denn drahtlos sein muss. Das hat nichts mit breiten Kabeln zu tun. Nein. Genau, nein, hat es nicht. Firmen oder staatliche Einrichtungen sind häufig per Standleitung auf Kupfer- oder Glasfaserbasis mit dem Internet verbunden, die Glücklichen. Ja, das wäre schön. Also, um die Infrastruktur nochmal zusammenzufassen, an einem Beispiel. Die netzwerkfähigen Geräte in eurem Haushalt, nämlich euer PC, ne, euer Laptop, euer Tablet, Smartphone, Apple TV, Fire TV etc., bilden verbunden per Netzwerkkabel oder WLAN mithilfe eures Routers, Fritzbox, Speedport, ein sogenanntes Heimnetzwerk. Ja, soweit so gut. Euer Router wiederum ist verbunden mit eurem Internetdienstanbieter, Telekom, Vodafone, 1&1 oder eben lokaler Anbieter. Euer Router bildet quasi mit den Routern aller anderen Kunden eures Internetdienstanbieters ein riesiges Netzwerk, eben dieses Provider-Netzwerk. Und an einem sogenannten Internetknoten, das ist im Prinzip, naja, wer das als Router zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Es ist schon ein bisschen mehr, aber es funktioniert ähnlich wie einer. Nur ein Riesenrouter. Genau, es ist ein Riesenrouter, der hat mit dem Kästchen, das ihr Fritzbox nennt, nicht mehr viel zu tun. Es ist ein Rechenzentrum, aber das ist auch nichts anderes als ein Verbindungen verwaltendes Instrument, ein Internetknoten. Und da sind wiederum mehrere Internetdienstanbieter, also oft mehrere hundert, so zusammengeschlossen, dass sie zumeist kostenneutral Datenverkehr zwischen ihren jeweiligen Netzwerken austauschen. Ja, stimmt, die Provider müssen ja auch irgendwo zusammengeschlossen werden, weil sonst würdest du ja quasi nur innerhalb deines Provider-Netzwerks agieren können. Ja, also man muss sich das jetzt so vorstellen. Ja, du möchtest aha.exclamatio die Jahren surfen. Mhm. Jetzt sucht dein lokaler Router danach, sagt, finde ich nicht. Ich gebe das mal weiter. Dann gibt er das an deinen Internetdienstanbieter weiter. Mhm. Der sagt, nö, also in meinem Provider-Netzwerk gibt es die Adresse auch nicht. Ich schicke das mal an den nächsten Knoten. Und der nächste Knoten wiederum muss quasi alle Adressräume, er muss nicht jede einzelne Adresse kennen, das ist wieder ein Detail, auf das ich jetzt auch nicht speziell eingehen werde, aber er weiß dann aber auch, wo welche Adressen in welchen Providernetzen zu finden sind und schickt das dann das Paket oder deine Anfrage an das Providernetzwerk weiter. Und innerhalb des Providernetzwerks, der weiß dann wieder, wo genau du sitzt und oder der, wo aha.exclamatio.de der Rechner steht und schickt das an den weiter. Und so hüpft deine Anfrage von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Aber das geht halt echt schnell. Das geht verdammt schnell, also Millisekunden. Also der kleinste Knoten ist dein Router zu Hause und der größte Knoten, das sind eben so Internet, gigantische Internetknoten. Ich habe es bereits erwähnt, Internetknoten sind die Netzknoten oder Netzwerkelemente des Internets. Sie dienen als Austauschpunkte für den Datenverkehr des Internets. Die gebräuchlichste Bezeichnung für einen Internetknoten ist die Abkürzung IXP für Internet Exchange Point. In den USA ist der Begriff NAP, Network Access Point, gebräuchlicher. Mhm. Also wenn du mal IXP liest, das ist quasi ein großer Knotenpunkt, bei dem halt mehrere Provider-Netzwerke miteinander verbunden sind. Okay. Ja, also so viel zur Infrastruktur. Straßen und Paketverteilzentren. Dann ist natürlich der wichtigste Teil des Internets die Kommunikation. Analogie zu unserem Paketdienst wären das die Paketboten, respektive die Transportfahrzeuge. Könnte man dann sagen, dass die diese Internetknotenpunkte, dass das quasi so die Autobahnkreuze sind. Auch die Autobahnen, die ja die Routen miteinander verbinden. Nee, nicht wirklich. Das wäre ein Switch. Ein Router verteilt tatsächlich die Pakete. Der ist genau. Ja, aber ein Autobahnkreuz ist ja nicht intelligent. Nee, beim Autobahnkreuz entscheide ich, wo ich hinfahre. Ja, das entscheidet aber in dem nicht Fall das Kreuz, nicht das Paket, das Kreuz. Also das funktioniert nicht. Nee. Also es wäre ein Switch, aber das würde jetzt zu weit führen. Ein Switch ist dumm, der schickt Pakete in alle Richtungen los, ohne eine Ahnung davon zu haben, wo es denn richtig liegt. Aber ein Router hat im Prinzip ein Verzeichnis an Bord, wo er weiß, welche Geräte mit ihm verbunden sind. Okay. So. Jedenfalls geht es jetzt um die Kommunikation, also es geht um die Paketboten. So, als allererstes sei mal der Begriff TCP/IP erwähnt. Das habe ich schon vorhin mal kurz fallen lassen. Das wurde bereits, ich muss kurz scroll, 1981 erfunden. Ja? TCP/IP, was ist TCP/IP? Habt ihr schon mal gehört? Es besteht aus zwei Teilen, nämlich aus dem TCP und aus dem IP. Und um euch komplett zu verwirren, erläutere ich euch erstmal das IP von TCP/IP. Das IP von TCP/IP steht für Internet Protocol. Es ist ein in Computernetzwerken weit verbreitetes Netzwerkprotokoll und stellt die absolute Grundlage des Internets dar. Und es ist für die Vermittlung von Verbindungen zuständig. Das bedeutet also, dass mittels IP-Adresse und Subnet-Masks für IPv4 beziehungsweise Präfixlänge für IPv6, keine Sorge, ich erläutere das alles noch, Computer innerhalb eines Netzwerks in logische Einheiten, sogenannte Subnetze, gruppiert werden können. Und auf dieser Basis ist es möglich, Computer in größeren Netzwerken zu adressieren und ihnen IP-Pakete zu senden, da logische Adressierung die Grundlage für die Wegewahl und die Weiterleitung von Netzwerkpaketen, dem sogenannten Routing, ist. So, jetzt sind hier ein paar Begriffe gefallen. Was zur Hölle ist IPv4? Naja, IPv4 ist nichts anderes wie die vierte Version des Internetprotokolls. Und IPv4 zeichnet Adressen aus, die dezimal in vier Blöcken geschrieben werden. Also jeder Computer, auch der im Heimnetzwerk, hat eine IP-Adresse. IPv4, IPv6, egal, er hat eine. IPv4 kennt ihr, vier Blöcke, dezimal, Beispiel 207.142.131.235. Nur ein Beispiel. Die bekannteste Internetadresse der Welt? IP-Adresse? 127.001. Ganz genau. Das ist immer die Rechner des lokalen Netzwerkadapters. Da gibt es schöne T-Shirts. Genau. I hacked 127.001. Nee, das gibt Türvorleger, 127.001. Das ist ja super. Ja. Also es ist 127.0.1 ist quasi Homebase, also ist die Heimatadresse, immer die Adresse des lokalen Netzwerkadapters. Ist der sogenannte Localhost. Genau, führt jetzt auch zu weit, aber ja, habt ihr vielleicht so schon mal gesehen, ist so. Ist halt so. IPv4 soll im Internet im Laufe der Zeit, und es schreitet auch zunehmend voran, durch IPv6 des Internetprotokolls vollständig abgelöst werden, also durch die Version 6. Da es eine deutlich größere Zahl möglicher Adressen bietet, die bei IPv4 zu erschöpfen drohen. Wenn man möchte sich glauben. Also IPv6-Adressen werden für gewöhnlich hexadezimal, also IPv4 waren Zahlen, also dezimal, IPv6 hexadezimal. Da kommen die Buchstaben noch mit rein. Genau, Zahlen und Buchstaben, wobei die Zahl in 8 Blöcke zu jeweils 4 Hexadezimalstellen unterteilt werden. Das sollte also so schnell nicht ausgehen. Also wir vergleichen 4 Blöcke dezimal mit 3 Zeichen, also dreistellig dezimal, 8 Blöcke, 4 Stellen hexadezimal. Diese Blöcke werden durch Doppelpunkte getrennt. Also bei IPv4 ist es ja noch 127.0.0.1 und bei IPv6 sind es dann plötzlich Doppelpunkte. Das ist dann sowas Lustiges wie 2001 Doppelpunkt 0 DB8 Doppelpunkt 85A3 Doppelpunkt etc. etc. Die sollten so schnell nicht ausgehen, denke ich. Ganz genau. Vergleich. Die Umstellung von IPv4 auf IPv6 bedeutet eine Vergrößerung des Adressraums von aktuell 4,3 Milliarden Adressen bei IPv4 auf 340 Sextillionen Adressen bei IPv6. Alter Schwede. Ja, ist keine schlechte Hausnummer, ne? Alter Schwede. Öffentliche IP-Adressen müssen in der Regel weltweit eindeutig zugeordnet werden können und daher ist deren Vergabe streng geregelt. Du kannst nicht einfach so eine Internetadresse kriegen. Das ist genauso wie eine Postadresse. Ja. Kannst du nicht einfach eine aussuchen, sondern die wird dir zugeteilt. Ja. Wenn ich hierher ziehe, ich kann mir nicht aussuchen, wie der Straßenname heißt oder die Hausnummer, die ist da. Ja. Halt. Und zwar gibt es da eine Institution, die Internet Assigned Numbers Authority, die IANA, also IANA. Die regelt das und die delegiert große Netze an regionale Internet-Registries, die sogenannten RIRs, welche dann Subnetze davon an Internet-Provider vergeben, die weitere Subnetze bilden können oder einzelne Adressen an Kunden vergeben. Das heißt also Netception. Genau. Das heißt also, diese Internet Assigned Numbers Authority vergibt nicht einzelne Adressen, das wäre wahrscheinlich viel zu mühsam. Vermutlich. Sondern die vergeben große Pools an Adressen an einen, die dann der Provider quasi breit distribuieren. An regionale Internetregistrierungen, also erstmal regional. Und die vergeben es wiederum an ihre Internetprovider und die Internetprovider geben dann dir letztendlich deine Adresse. Das ist die öffentliche IP-Adresse, die man auf www.wasistmeineip.de sieht, oder? Genau. Die zum Anschluss gehörige IP-Adresse. Ganz genau. Ja, jetzt habe ich den IP-Teil von TCP-IP erläutert und der IP-Teil von TCP-IP ist eben, wie gesagt, für die Adressierung zuständig. Ja, also die sorgt dafür, dass das Paket auch ankommt, indem es halt eindeutige Adressen definiert. Jetzt haben wir aber noch nicht den Transport geregelt. Wie kommt denn das Paket auch dahin, wo es hin soll? Und das ist der Part, den TCP übernimmt, das Transmission Control Protocol oder eben zu Deutsch Übertragungssteuerungsprotokoll. Und das ist eben ein Protokoll oder eben eine Sprache, die definiert, auf welche Art und Weise Daten zwischen Netzwerkkomponenten ausgetauscht werden sollen. Ja. Nahezu sämtliche aktuellen Betriebssysteme moderner Computer beherrschen TCP und nutzen es für den Datenaustausch mit anderen Rechnern. Das Protokoll ist zuverlässig, verbindungsorientiert, paketvermittelnd, ist ein paketvermittelndes Transportprotokoll in Computernetzwerken. Es ist Teil der Internetprotokollfamilie, der Grundlage des Internets. Und aufgrund seiner vielen angenehmen Eigenschaften zum Beispiel wie Datenverluste werden erkannt und automatisch behoben, Datenübertragung ist in beide Richtungen möglich, Netzüberlastungen werden verhindert und so weiter, ist TCP ein sehr weit verbreitetes Protokoll zur Datenübertragung. Beispielsweise wird TCP als fast ausschließliches Transportmedium für das World Wide Web, WWW, und E-Mail und viele andere populäre Netzdienste verwendet. So, dann kommen wir noch zu einem Begriff, um euch jetzt komplett zu verwirren. Keine Ahnung, am Schluss wird es weniger technisch. Zum TCP-IP-Referenzmodell. Kommunikation wird in Rechnernetzen durch Netzwerkprotokolle umgesetzt und in der Praxis in funktionale Schichten, sogenannte Layer, unterteilt. Das heißt also, ich erläutere das einfach, es wird klar. Ja? Also für das Internet ist die Internetprotokollfamilie, also für das Internet und die Internetprotokollfamilie ist dabei die Gliederung nach dem sogenannten TCP/IP-Referenzmodell, welches vier aufeinander aufbauende Schichten beschreibt, maßgebend. Erste Schicht ist die Netzzugangsschicht. Und das ist der Platzhalter für verschiedene Techniken zur Datenübertragung von Punkt zu Punkt, beschreibt die Kommunikation zwischen verschiedenen Endgeräten. Das ist das, was ihr unter Ethernet kennt, was ihr unter LAN oder auch WLAN kennt. Ja? Das heißt, die Geräte selber müssen sich ja schon mal unterhalten können. Da geht es noch gar nicht darum, was verschickt wird, wohin es verschickt wird und wie es verschickt wird, sondern wie sie, also... Wie soll man das jetzt ausdrücken? Das ist echt eine sehr abstrakte Geschichte. Dass es halt irgendwo zusammenhängt. Aber also es ist ja so, ich muss ja irgendwo elektronisch Signale übermitteln. Das kann ich über Glasfaser mit Lichtsignalen machen. Das kann ich elektrisch machen über ein Netzwerkkabel oder eben drahtlos über Funk. Aber diese Standards quasi müssen ja irgendwie definieren, wie sich die Geräte untereinander verstehen, unterhalten, sich sehen. Und wie gesagt, da geht es noch gar nicht darum, über was sie sprechen, sondern nur, wie sie sprechen. Ja. Dann kommt die Internetschicht, also der Internet-Layer, und der ist eben für die Weitervermittlung von Paketen und die Wegewahl, eben das Routing, zuständig. Ne. Hier sind wir wieder bei IPv4 und IPv6. Ja, das ist die Schicht, die quasi besagt, wo soll das Ganze dann hin. Und dann gibt es die Transportschicht, der Transport-Layer, der eben eine Ende-zu-Ende-Kommunikation erlaubt, der TCP. Stack, ja, also TCP/IP. Ja, also eine Netzwerkkommunikation besteht halt aus vielen Ebenen, und die unterste Ebene ist eben die Hardware sozusagen. Wie unterhält sich dein Computer über das Netzwerkkabel mit deinem Router, mit deinem oder per WLAN, und dann über was sie sich dann unterhalten, das wird dann mit der Internetschicht, also wo die Pakete hinwandern, über die Internetschicht bestimmt, und wie sie dorthin transportiert werden, über die Transportschicht. Dann ganz, ganz, ganz oben ist die Anwendungsschicht, das ist das, was du siehst. Das ist dein Browser, das umfasst alle Protokolle, die mit Anwendungsprogrammen zusammenarbeiten. Das ist dein WhatsApp, das ist dein Browser, das ist dein E-Mail-Client, das ist dein FTP-Client, ja. Ja, die bauen quasi auf die Netzwerkinfrastruktur auf für den Austausch anwendungsspezifischer Daten. Ja? Habe ich schon genannt. HTTP, FTP, SMTP, POP etc. Das ist die Anwendungsschicht. Das ist das, was der Anwender letztendlich von diesem ganzen Modell, von diesem Referenzmodell überhaupt zu Gesicht bekommt. Alles andere passiert unter der Motorhaube. Ja, also soweit klar. Mhm. Paketboten und Transportfahrzeuge haben wir besprochen. Ja, wobei der Paketbote, ja, der hat ja schon die Information bekommen, wo er hin muss. Er hat im Prinzip steht ja Absender und Empfänger des Paketes steht ja auf dem Paket. Das ist dieser IP-Teil sozusagen, der halt regelt, wie diese Adressen auszusehen haben, dass halt eine Postleitzahl draufstehen muss, etc. Und dieser TCP-Teil, das ist im Prinzip der Transport selbst. Ja. Jetzt wird der ein oder andere Internetnutzer aber schon festgestellt haben, dass wenn er auf aha.exclamatio.de gehen will, er mitnichten 85.13.157.173 in seinen Browser eintippt, sondern aha.exclamatio.de. Also wo ist jetzt diese ganze IPv4-Sache, von der ich jetzt die ganze Zeit gefaselt habe? Tja, irgendjemand kam jemand auf die Idee, dass es vielleicht für den Endanwender leichter wäre, etwas sprechendere Adressen und Namen zu verwenden als eben jene vierstellige dezimale IP-Adresse, oder noch viel schlimmer, diese 8 Blöcke hexadezimale IPv6. Man schickt ja auch keine Post oder so an irgendwelche Koordinaten. Ja, genau. Sondern man schickt dann irgendeine Straße und mit einer Postleitzahl und einer Nummer. Das ist ein super Vergleich. Gell? Das ist ein fantastischer Vergleich, ja? Genau, also jede Adresse könnte sich natürlich über Höhen, Längen und Breitengrade zum Ausdruck bringen lassen, aber man schreibt im Endeffekt eine Adresse drauf. Genau. So. Sinnvoll. Ein Navi zum Beispiel rechnet aus dieser Adresse wieder Längen- und Breitengrad raus, damit es dich dorthin leiten kann, wo es denn, wo du hin willst. Und dafür gibt es im Internet auch jemanden, der das tut, und das ist ein DNS. Ein Domain Name System, und das ist sozusagen das Telefonbuch, mhm, ja, oder die Adressauskunft des Internets. Und das Domain Name System ist einer der wichtigsten Dienste in vielen IP-basierten Netzwerken und seine Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung. Das heißt, ich schicke hin aha.exclamatio.de, er schickt mir zurück 85, 13, 157, 173 und ab dem Moment weiß mein Rechner, mein Endgerät, wohin es künftig Pakete schicken muss. Es schickt seine Pakete nicht an aha.exclamatio.de, sondern es schickt sie dann an die dazugehörige IP-Adresse. Das DNS funktioniert ähnlich wie eine Telefonauskunft. Der Benutzer kennt nur die Domain, also die für den Menschen merkbare Bezeichnung eines Rechners im Internet. Das ist die Domain, hat jeder schon mal gehört. Und zum Beispiel eben aha.exclamatio.de. Und diese sendet er als Anfrage in das Internet. Die Domain wird dann dort vom DNS in die zugehörige IP-Adresse, die Anschlussnummer im Internet umgewandelt und führt so zum richtigen Rechner. DNS ist übrigens nicht auf das Internet beschränkt, sondern findet ist auch durchaus möglich für die Auflösung lokaler Namen im Heimnetzwerk. Ja, über das sogenannte DHCP, Achtung, Maximum Confusion Dynamic Host Configuration Protocol, ein DNS zu nutzen. Das heißt, die meisten Router für den Privatgebrauch, deine Fritzbox, einen Speedport etc., die nutzen diese Technik, um den angebundenen Geräten IP-Adressen zuzuweisen, so wie dir dein Provider, deinem Router sozusagen, deinem Modem, ja, eine IP-Adresse nach außen zuweist, so weist dein Router deinen Geräten in deinem Heimnetz ebenfalls Adressen zu. Zwischenfrage. Ja. Man kann ja im Heimnetzwerk seine IP-Adressen ja auch selbst bestimmen. Ja. Kann man sagen, okay, macht mir bitte den Adressbereich XY. Ja. Wie kann jetzt dann mein Router oder wer auch immer unterscheiden, ist der PC jetzt diese IP-Adresse, die ich meinem PC zuweise? Ich könnte ja jetzt meinem PC zum Beispiel auch die IP-Adresse von aha.exclamatio.de zuweisen, wenn ich möchte, in meinem lokalen Netzwerk. Ja. Wie unterscheide ich, oder wie, wer und, oder wer unterscheidet wie, ob das jetzt ein lokaler Rechner ist oder ein Rechner irgendwo im großen Netzwerk, wo er angesteuert wird? Keine Ahnung. Also ich nehme an, dass der Router das weiß. Okay. Ja, also ich wüsste nicht, ich weiß auch nicht, ob im Privaten, also für Heimnetzwerke, diese Adressräume überhaupt verwendbar sind. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise schon. Die kannst du ja einstellen, wie du lustig bist. So eine IPv4-Adresse in deinen Netzwerkeinstellungen, die kannst du ja zuweisen. Ich weiß nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Aber natürlich merkt er das. Also natürlich weiß dein Router, ob er diese Anfrage jetzt im internen Netz weiterleiten kann oder ob du damit aha.exclamatio.de meinst. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, wie er das entscheidet. Vielleicht durch die Backslashes. Weil wenn ich jetzt meinen Computer ja im Netzwerk finden möchte, dann gebe ich einen Doppel-Backslash ein und dann die IP. Und ansonsten müsste ich über das HTTP-Protokoll vielleicht raus. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es halt so. Wäre mal interessant rauszufinden noch. Ja. Aber jedenfalls kannst du ja deinem Rechner, also meistens auch wenn du von einem Gerät, also in deinem Netzwerk auf ein anderes Gerät zugreifen willst, dann verwendest du in der Regel ja auch nicht mehr die IP-Adressen, sondern du verwendest ja auch den Namen des Gerätes, was im Grunde nichts anderes ist wie DNS im Kleinen. Das heißt, genau. Also dein Router weiß dann, wie deine Rechner im Netz heißen und welche Adressen eigentlich dahinter stecken und kann somit auch die Pakete vermitteln. Ja. Angesprochen und gefunden werden können die Geräte aber über ihren Namen, also da der eigene Router eben als DNS fungiert und den Namen in die eigentliche IP-Adresse auflöst, das, was ich gerade erklärt habe. Jo, was passiert jetzt? Also jetzt haben wir die Grundlagen also kennengelernt. Wir haben die Infrastruktur uns angeguckt, wir haben uns die Kommunikation, die Sprache des Internets angeguckt. Und jetzt ist ja halt die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich genau, wenn du in deinem Browser aha.exclamatio eingibst? Als allererstes, ich habe es eh schon angerissen, wird der Text, ja, dieses aha.exclamatio.de oder meinetwegen auch http://// oder https, ja, für, ja, würde zu weit führen, wird an deinen Provider geschickt und der hat auch schon mal einen DNS-Server bei sich stehen. Ja, ein großes Telefonbuch, und er schlägt da drin nach und sagt, ist denn aha.exclamatio.de Teil meines Provider-Netzwerks? Wenn nicht, schickt er die Anfrage weiter. Das heißt also, nicht jeder DNS-Server, den es da draußen gibt, und davon gibt es viele, kennt jede Adresse, wäre auch Irrsinn, aber ein weltweites Netzwerk von DNS-Servern ist in der Lage, letztlich jede einzelne IP-Adresse zu ermitteln. Sozusagen aufzulösen. Genau, also man muss nur wissen, wer es weiß. Das ist eigentlich der Trick. Er schickt halt dann von einem zum anderen weiter, bis er durch ist und sagt, okay, jetzt... Aber wir sprechen hier jetzt nicht von irgendwelchen minutenlangen Botengängen, sondern wir sprechen von Millisekunden. Also der DNS-Server deines Providers bedient sich bei Bedarf automatisch bei anderen ihm übergeordneten DNS-Servern, ohne dass du es bemerkst. Dein Browser kennt also dann die IP-Adresse von aha.exclamatio.de, die du sehen möchtest, und er schnürt dann ein Informationspaket aus Metadaten und den eigentlichen Daten. Dazu gehört etwa deine IP-Adresse, also wo kommt das Ding her, also der Absender, die IP-Adresse der gewünschten Website, die wir vom DNS-Server bekommen haben, die Art des Gerätes, mit dem du surfst, auch das Betriebssystem, der Browser und die Browserversion, das wird alles mit in ein Paket geschnürt, und diese Informationen sind eben auch wichtig, damit die Webseite korrekt dargestellt werden kann. Und das Datenpaket wandert nun über den Zugangspunkt deines Providers und etliche Zwischenstationen bis zum Zielrechner, auf dem die Website-Daten gespeichert sind. Und der Webserver wiederum wertet deine empfangene Botschaft aus und packt dann die Antwort selbst Informationspakete mit Daten, die für die Darstellung der Website notwendig sind. Und diese Daten sind wie Puzzleteile. Und das habe ich noch gar nicht erläutert. Es ist natürlich so, dass wenn du, ein 1,2 Gigabyte Day-One-Patch von, Red Dead Redemption 2 auf deine PlayStation 4 runterlädst, dann ist das halt nicht ein Schwupp, die 1,2 Gigabyte sind da, sondern es sind ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, eben sogenannte Pakete, die einzeln verschickt und erst von deinem Computer wieder zu einem großen Ganzen zusammengeschickt werden. Für die Darstellung einer Website sind es weniger Pakete. Für den Download eines 1,2 Gigabyte Day One Patches sind es viele Pakete. Und wie wir alle wissen, dauert das Versenden von vielen Paketen länger als das Versenden von wenigen. Abhängig von der Bandbreite. Ganz genau. Und wie viele Pakete es sind, naja, das lässt sich dann immer wunderschön in Kilobyte und Megabyte und Gigabyte und Terabyte. Bis runter aufs Byte. Kleiner geht's nicht, gell? Genau. Byte ist klein. Na, Bit ist noch kleiner. Wenn alles wieder richtig zusammengepuzzelt wurde, stellt dein Browser die gewünschte Website aha.exclamatio.de in ihrer vollen Pracht dar. Tada! Tada! Eure Lieblingswebsite. Genau. Wesentliche Bestandteile von Websites sind HTML, Hypertext, Markup Language, CSS, Cascading Style Sheets und JavaScript-Dateien. HTML ist eine Beschreibungssprache für Websites, nichts anderes. Also da steht halt drin, wie eine Website auszusehen hat. Wie gesagt, wir sprechen jetzt eigentlich vom Inhalt des Paketes. Das Paket, das Paket ist ein in dem, wir sprechen vom Inhalt des Paketes, genau. Auf dem Paket steht eine Absenderadresse, es steht die Empfängeradresse drauf. Es liegt in einem Zustellfahrzeug, das ist TCP, ne? IP ist die Adresse auf dem Ding, TCP ist der Transport, und jetzt geht es darum, was ist in dem Paket drin, und da ist halt die Beschreibung der Webseite drin in der Sprache HTML, die eben sagt, so sieht das Ding aus. Da es hier oben steht, haben wir hier das Header-Bild mit, der Glühbirne, das Logo, da rechts ist das Menü, da hast du hier und dieses und jenes und hast du nicht gesehen. Genau. Und HTML-Befehle bestimmen eben beispielsweise die Struktur und die Bedienung der Website. In CSS-Dateien wird das Aussehen von HTML-Elementen definiert, das Design, und JavaScript ermöglicht zum Beispiel Animationen und Interaktionen. Vor allem auch dynamische Content-Erstellung, genau. Also Inhaltserstellung. Wenn Websites in verschiedenen Browsern ungleich aussehen, dann liegt es meistens an Edge. Liegt es daran, dass Browser Darstellungsanweisungen unterschiedlich interpretieren. Also mit anderen Worten, HTML, also die Sprache ist natürlich normiert. Möchte man meinen. Aber wenn ein Browser sagt, oh nö, ich will HTML5, was ist das? Nein, also es ist tatsächlich so, es ist zum Beispiel, wenn man Webseiten baut, es selber entwickelt, dann wird man wohl ein Lied davon singen können, die Inhalte, obwohl sie eigentlich auf jedem Browser dieser Welt gleich dargestellt werden sollten, mitnichten immer gleich dargestellt werden. Wer schon mal versucht hat, einen nativen HTML-Date-Picker auf Safari zum Laufen zu bringen, der sei gewarnt, ihr werdet mit JavaScript arbeiten müssen, weil sonst werdet ihr nämlich blöd. Mhm. Ja, so viel dazu. Also wenn du eine Website, es wird ein Paket, eine Anfrage geschickt, zeig mir mal die Website, und er schickt dir viele, viele kleine Pakete, ein Puzzle an Paketen, das wird zusammengebaut in der HTML-Beschreibung, die letztendlich dein Browser richtig darstellt. Ja, das ist die Bauanleitung für deine Website. Wenn du eine Website zum zweiten oder dritten Mal aufrufst, geht das ein bisschen schneller als beim ersten Mal. Und zwar, weil dein Browser die Daten auf deinem Computer zwischenspeichert. Das heißt, dafür benutzt er den sogenannten Browser-Cache. Kennst du? Manchmal ein bisschen nervig, ja? Der Browser prüft also beim nächsten Besuch, ob sich die Webseite zwischenzeitlich massiv geändert hat oder nicht, und lädt dann nur noch Teile nach. Was sich halt verändert hat wahrscheinlich, oder? Genau, und das sind halt Techniken, die halt zur Beschleunigung dienen, also dass du halt nicht wieder den ganzen Inhalt laden musst, natürlich auch zur Entlastung des Internets beiträgt und auf Kosten deines Speicherplatzes. Auf Kosten deines lokalen Speicherplatzes, aber das ist also, ja. Mittlerweile wächst das natürlich drastisch an. Ich sag's mal so, eine 1991 hat eine Website definitiv anders ausgesehen und definitiv weniger Platz in Anspruch genommen, als das heutzutage eine Webseite so tut. Außerdem gibt es Cookies. Eine Art Pixel. Digitaler Notizzettel. So habe ich das im Übrigen auch noch nie gelesen, aber es trifft sehr gut. Dank Cookies lassen sich Website-Besucher und manche Besuche und manche Einstellungen von Websites wiedererkennen. Das heißt also, Besuchern wird dabei eine Sitzungsnummer zugewiesen, über die ein Webshop zum Beispiel den am Vortag gefüllten Warenkorb wiederherstellen kann. Also wenn du auf Amazon.de dir ein paar Sachen in den Warenkorb legst, dann kann sich, auch wenn du nicht angemeldet bist bei Amazon, Amazon das merken, wenn du Cookies zulässt, indem er halt einfach deine Session-ID, also eine eindeutige Identifikationsnummer bei dir ablegt, anhand derer er beim nächsten Besuch erkennen kann, ach, du bist das. Ach, und du hattest doch dieses oder jenes im Warenkorb, und dann stellt er dir das wieder dar. Also Cookies sind mitnichten, ja, nur böse und gefährlich. Das Böse des Internets. Nee, sind sehr nützlich teilweise. Sondern ganz essentiell für die Funktionsweise speziell des World Wide Webs. Ja, also des WWWs vom Internet. Ja, wenn du im Privatmodus surfst, werden keine Cookies gespeichert. Also es gibt Browser, die bieten halt so einen Privatmodus an, der unterbindet einfach, dass irgendwelche Internetseiten bei dir irgendwas lokal in diesen Cookies speichern, was aber wiederum heißt, würdest du im Privatmodus dir irgendwas in einen Warenkorb legen, anonym, unangemeldet, dann ist es beim nächsten Mal weg. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Tja, lieber Böhmi. Lieber Marco. Ein Fazit. haben wir ziemlich durchgepeitscht, gell? Aber ich habe ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich etwas kompakter werden wird. Fassen wir nochmal zusammen. Die wichtigsten Punkte des Internets. Du darfst mir unter Beweis stellen, ob du aufgepasst hast. Oh Gott. Jetzt musst du auch noch was denken. Oh nee. Die Infrastruktur des Internets, mit was haben wir die verglichen? Paketdienst? Mit Straßen. Straßen und Verteilerzentren. Genau, die Internetknoten, das sind die Paketzentren. Das TCP/IP ist was? Das ist eine Zweiteilung aus einmal die IP, quasi die Adresse des Empfängers des Pakets, und TCP als Übermittlungsgerät. Das IP ist eigentlich der Adressaufkleber. Ja, genau. Oder? Oder? Das ja, ist doch, so der Paketschein. Richtig. Den man drauf gibt. Da steht drauf, wer du bist und wo es hin soll. Wo es hin soll, genau. Und das TCP ist halt der Übermittler, also das Postauto. Oder der Bote, genau. Der Postbote. In sein Postauto. Der DNS? Das ist quasi so das Telefonbuch oder ist, sagen wir so, der Übersetzer zwischen wenn man es auf die reale Welt übertragen würde, der Übersetzer zwischen Koordinaten und einer dazugehörigen Adresse, wie im Navigationssystem. Und das HTTP oder das HTML oder das ist dann? Das ist dann die Kommunikationseinheit. Das Paket. Irgendwo, das Paket selber, ja. Genau. Und der Inhalt des Pakets. Ja, also haben wir anhand unseres Lieblingspaketdienstes. Nicht Hermes. Das Internet grob okay. umrissen. Jo. Ja, also da gibt's bei Hermes gibt's irgendwo in der Transportschicht ein Problem. Schön gesagt. Ja. Schön nerdig gesagt. Ja. Jetzt gibt's aber in diesem ganzen Vergleich mit diesem Paketdienst einen, der hinkt an einem ganz zentralen Punkt. Das hat etwas damit zu tun, was ich ganz am Anfang über das Internet gesagt habe. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte? Ich vermute dadurch, dass alles miteinander vernetzt ist, ist halt auch alles angreifbar. Nee, ich dachte eher in Richtung Netzneutralität. Ach so. Weil was tut denn ein Paketdienst? Er verlangt Geld dafür und zwar abhängig davon, wie groß das Paket ist oder was da drin ist vielleicht sogar. Und TCP/IP, also dem Paketboten des Internets, dem ist es vollkommen egal, was es zu transportieren hat. Ja, also der macht es einfach. Genau, der tut einfach, der muss einfach tun. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass es dem TCP/IP egal sein muss, ob du, was weiß ich, die neueste Serie auf Netflix streamst oder einfach nur eine Webseite angucken willst, eine E-Mail verschicken willst, per WhatsApp chatten willst, Instagram, Facebook, bla, egal. Es ist TCP/IP, hat es egal zu sein. Und eben echte Paketdienste erheben unterschiedliche Gebühren für unterschiedlich große und unterschiedlich geartete Pakete. Allerdings sind unterschiedliche Pakete auch unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer. Also deswegen kann man das auch wiederum verstehen, warum das so ist, wohingegen ein Bit bleibt und ein Byte bleibt. Und ganz egal, welches Paket das Internet zu transportieren hat, es bleibt immer gleich. Es werden ein paar mehr vielleicht, aber das ist dem Internet auch egal. Ja, im Grunde. Und das wiederum bringt mich zu diesem... Ich glaube, ich weiß, wo du raus willst. Die Klammer zu, ja. Ja. Ich habe die Klammer aufgemacht beim Thema Netzneutralität ganz am Anfang. Ich mache sie jetzt zu, denn das wiederum bringt mich halt zu all den großen Konzernen, die eben diese Netzneutralität aushebeln wollen und für manche Pakete wieder mehr verlangen wollen oder anders gesagt, für manche Pakete wieder anders behandeln möchten als andere. Und ich finde, ich fand das eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, wenn die Netzneutralität quasi mit Füßen getreten wird. Heißt also, deine Pakete, die eigentlich alle gleich behandelt werden sollen, werden plötzlich ungleich. Das heißt also beispielsweise hier Stichwort Telekom Stream On oder Vodafone mit seinem Vodafone Pass sagt dir, hey, du bekommst von mir 4 Gigabyte und du kannst dir für 5 Euro im Monat ein Videopass kaufen, dann kannst du darüber ganz bestimmte Pakete, Videodienste anbieten. Das ist sogar noch auf Anbieter begrenzt. Gar nicht nur auf die Technik. Ja, nicht nur das Paket ist interessant, sondern auch der Anbieter dieses Paketes. Das ist ja das Groteske daran. Und somit selektiert der Provider, Telekom, Vodafone, welche Pakete er zu welchen Konditionen durch sein Netz leiten möchte. Wo ist dann da der Unterschied zu Streaming-Anbietern wie Netflix? Weil da zahle ich ja auch für Pakete, die ein anderer nicht kriegt, wenn nein, du nicht zahlst. Nein, du zahlst nicht für den Transport, du zahlst für die Bereitstellung. Die Bereitstellung, oder? Genau. Du zahlst, das ist wie bei Amazon. Wenn ich bei Amazon, ja gut, wie gesagt, das kann man so also nicht vergleichen. Das ist eben der einzige Punkt, wo der ganze Vergleich hakt. Der Unterschied ist in dem Fall, ich bin Telekom-Kunde, ich kriege jetzt über mein Stream-On Amazon für ein gewisses Entgelt, Amazon Music zum Beispiel, kriege ich gestreamt, ohne dass ich Datenvolumen aufbrauche. Dir steht dieses Angebot von Amazon genauso zur Verfügung, aber du zahlst nicht dafür in der Telekom und musst halt Datenvolumen dafür ausgeben. Bei Netflix ist es so, wenn ich nicht zahle, kriege ich gar nichts. Ja, genau. Aber okay. Wenn jetzt die Telekom sagt, hey, Wir nehmen Netflix in unser Stream-On auf. Ist schon drin. Ist schon drin. Ja, dann kannst du reduziert quasi das Gucken von Filmen auf deinem Smartphone über dein Mobilfunknetz nicht deine 4 Gigabyte oder 3 oder 2 Gigabyte haben. Das klingt erstmal fantastisch und das ist eben die Krux an dieser ganzen Sache, weil das für den normalsterblichen Anwender so klingt, oh geil, ich brauche mein Datenvolumen, ich verbrauche nicht mein Datenvolumen, sondern ich kann umsonst Filme gucken. Aber dass das bedeutet, dass eben diese hochheilige Netzneutralität mit Füßen getreten wird, das sieht niemand. Dass das eine Gefahr für das Internet ist, wie wir es kennen. Denn wenn. Du hast dann Premium-Inhalt. Genau, du hast einen Premium-Inhalt plötzlich geschaffen. Das heißt, irgendjemand entschließt sich und sagt, er nimmt an sich frei zugängliche Teile des Internets und restriktiert die gegen Bezahlung. Macht eine Mauer drum und sagt, hey, wenn du die Dienste bei mir nutzen willst, dann kostet dich das dieses oder jenes. Beziehungsweise der macht es noch viel subtiler. Er sagt, hey, klar ist unser Datenvolumen schweineteuer, aber hier in diesem eingezäunten Garten, den du nur bei mir kriegst, hast du Netflix, Amazon, Spotify, Deezer, weiß der Geier was. Was glaubst du, was passiert, wenn ich als Anbieter des Exclamatio Podcast Netzwerks zu Telekom hingehe und sage, hey, ich möchte, dass meine Podcasts Teil von Stream On werden. Ich sag nur Einhornfäuste. Ja, die würden mir vermutlich freundlich, aber bestimmt zu verstehen geben. Nein. Und das ist die Gefahr dahinter. Das heißt, theoretisch, wenn die Telekom jetzt sagt, okay, sie nimmt jeden Anbieter auf, unabhängig von dessen Größe, Macht und Einfluss und tut sie aber nicht. Und, aber wenn sie es machen würde, dann wäre es okay. Ja, dann aber würde die Netzneutralität ja nicht aushebeln, weil die Telekom ja sagt, okay, ich nehme jetzt den kleinen Exclamatio-Podcast mit auf, ich nehme aber auch die großen Amazon Music auf. Aber dann können sie und zwar ohne Wenn und Aber. Aber dann können sie auch sagen, hier hast du 100 Gigabyte Datenvolumen und jetzt tanz für mich. Es ist das Gleiche, verstehst du? Ja, ne? Freilich ist es. Entweder gleich, ich verlange nichts für alle, oder ich verlange alles von niemanden. Oder ja, ich gebe jedem alles. Ja, oder ich verlange etwas und lasse es offen, für was es genutzt wird. Und das ist ja eigentlich der Grundgedanke für das Internet. Und du zahlst ja auch nicht für den Transport. Und das ist ja eigentlich, das ist die Idiotie. Du zahlst für die Bereitstellung der Infrastruktur deines Providers. Du zahlst ja nicht dafür, dass er ein TCP-IP-Paket von A nach B schiebt. Sondern du zahlst ja Netflix, genau, dass er mir das bereitstellt. Genau, sondern du zahlst eigentlich dafür, dass er dir die Leitung bis zum Haus gegraben hat. Dass er Stromkosten hat für sein DNS, für seine Router, für seine Netzwerkknoten, was auch immer. Und der Transport, also du zahlst für den Betrieb der Hardware, die es dir ermöglicht, den Zugang zum Internet ermöglicht und das Weiterleiten dieser Daten, das zahlst du nicht. Eigentlich nicht, nee. Und das ist eigentlich das, was ich nie verstehe. Ich sage, Bits und Bytes kosten kein Geld. Bits und Bytes sind kostenlos und wie gesagt, das ist eine bedenkenswerte Entwicklung. Da hängt aber Deutschland grundsätzlich hinterher in dem Bereich. Ja, also Mobilfunk ganz besonders, aber was wir im Gegensatz zu anderen europäischen und auch nicht europäischen Ländern für das Gigabyte löhnen müssen, das ist nicht normal. Das ist abartig. Das ist abartig. Was ich glaube, die nordnördlichen Schweden und die skandinavischen Länder. Die haben tatsächlich auch echte Flatrates, wo du überhaupt keine Einschränkung hast. Weil bei uns heißt es, okay, du hast 8 Gigabyte, danach kannst du zwar surfen, aber halt mit eingeschränkter Geschwindigkeit, also auf Deutsch gar nicht mehr. Weil jeder, der schon mal Edge auf dem Handy gehabt hat, der weiß, was das bedeutet. Ja. Und ich glaube, für das, was wir für, weiß ich nicht, 4 Gigabyte an Übertragung bezahlen, also pro Gigabyte, da kriegst du in Schweden oder Dänemark, glaube ich, kriegst du eine komplette Flatrate ohne Volumenbeschränkung. Und das ist halt hardcore. Also dem Zusammenhang fällt mir wieder was ein und ich dachte, okay, weil gerade Mobilfunkanbieter mit ihrem Datenvolumen so geizig sind oder eben exorbitante Summen dafür verlangen. Vodafone, also mein Mobilfunkanbieter, hat mal ein Experiment gewagt und hat aus nicht näher genannten Gründen einfach mal all seinen Kunden 100 Gigabyte einen Monat lang geschenkt. Das verfiel, also wenn man die nicht gebraucht hat. Und jetzt war es halt so, dass ich mich echt angestrengt habe. Also ich habe meine Internetverbindung, also mein Handy als Hotspot im Büro für, ich glaube, für drei oder vier Kollegen freigegeben. Ich habe nichts, also ich bin eigentlich schon sehr sparsam. Ich habe nichts drauf gegeben. Ich habe gestreamt. Ich habe unterwegs YouTube und Video und Spotify und Ding und hast du nicht gesehen. Und ich habe nicht mal ansatzweise 20 Gigabyte vollgekriegt. Und das ist halt eigentlich gar nichts. Gar nichts. So, das mag vielleicht den einen oder anderen Power-User geben, der zum Beispiel selbst jetzt keine gute DSL-Verbindung zu Hause hat und jetzt per UMTS, also per Mobilfunk, der dann vielleicht mal seine 100 Gigabyte zusammenkriegt, aber das ist eine Mischkalkulation. Jetzt, da ich im Firmennetzwerk, da wir WLAN haben, kriege ich nicht mal meine 4 Gigabyte voll. Ja, das heißt, selbst wenn sie mir 1000 schenken würden, es wird mir nichts bringen. Ich würde es niemals zusammenkriegen. Und die Power-User, die das Netz ach so arg auslasten, dass sie das nicht einfach so freigeben können, die gibt's nicht. Also die gibt's ganz wenige und die werden in der Mischkalkulation nicht das Netz kaputt machen. Mit Sicherheit nicht. Und großes Problem, glaube ich, war in der Hinsicht auch damals diese Versteigerung von den 4G-Lizenzen, ja. Dass das einfach bei uns so schlecht ausgebaut ist auch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt läuft mit den 5G-Lizenzen. Ja. Wahrscheinlich auch nicht anders. Mal schauen. Naja, es ist halt so, wenn man das Ganze privatisiert, dann stehen da halt eher wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Netzabdeckung von, weiß ich nicht, wie viel Prozent. Lächerlich. Heißt halt, wenn ich in Frankfurt oder München oder Stuttgart oder Berlin habe ich 100% Netzabdeckung und wenn du 5 Kilometer aufs Land fährst, dann hast du ein Funkloch. Ja. Aber im Schnitt. Im Schnitt? Halt über die 90%. Ganz genau, im Schnitt hast du, so kann es ja nicht weitergehen. Aber wir wollten hier eigentlich nicht über die deutsche Mobilfunk oder... Ja, das wird auch mit angesprochen, weil das zu dem Thema gehört und das ist ein großes Problem einfach bei uns im Land und es wird halt in keinster Weise, interessiert es jemanden oder es ist, interessiert zu wenig Leute, dass da was gemacht wird. Ja, aber es ist ein trauriger Teil unserer, also jetzt gerade im Speziellen in der deutschen Internet- des deutschen Interneterlebnisses sozusagen, dass hier alles so ganz, ganz arg reglementiert wird. Ich bin zum Glück in der absolut glücklichen und ich weiß sehr privilegierten Lage, über einen lokalen Anbieter eben Glasfaser im Haus zu haben. Ja. 200 Mbit möglich zu einem adäquaten Preis mit Telefon, mit... Und es wird funktionieren. Ja. Es funktioniert, ja. Das ist aber eher die Ausnahme. Dessen bin ich mir bewusst. Jetzt ich wohne auch in einer Wohnung, die ist jetzt auch noch nicht so alt. Aber ich wohne auch ziemlich zentral in der Stadt und ich kriege 16 Mbit rein. So, 16 Mbit, jetzt hat mich die Telekom schon das dritte Mal vertröstet, dass mein Highspeed-Bandbreiten-Power-Up Mitte Dezember erst freigeschalten wird, weil, und Zitat, die Verteilerkästen noch nicht bestückt sind. Mhm. Das heißt, diese Fiber-to-the-Curb-Geschichte, die wo ja bei uns jetzt auch ausgebaut wurde, im Stadtkern auch, die Glasfaserleitungen sind gelegt von Verteilerkasten zu Verteilerkasten und dann zum Knotenpunkt. Aber die Verteilerkästen selber, da ist nichts drin. Das heißt, die Verteilung zu den Häusern kann nicht stattfinden. So, ich habe weder Glasfaser bei mir in der Straße liegen, weder von der Telekom noch vom lokalen Anbieter. Noch dazu habe ich ein Glasfaser von der Straße zum Haus, was ja noch vertretbar wäre, wenn es zumindest am Haus liegen würde, weil dann ziehst du die Glasfaserleitung ins Haus und von da aus verteilst du auf Kupfer. Aber gut. Wäre noch angemessen, aber ich habe gar nichts davon. Ja, die Krux. Und da ist aber auch viel die Vermieter, die ältere Generation, weil die sagen, Internet brauche ich nicht. Ja, vor allem ist es Politik, die versagt. Ja, ein Funfact ist halt auch der, dass dieses Fiber to the Körper heißt ja im Endeffekt, sie legen das Glasfaser bis zu einem Verteilerkasten und von da an gehen sie mit dem alten Kupfer weiter. Heißt aber auch, dieses, die wie sagt man denn, die Liberalisierung des Marktes, ja. Man muss ja immer alles nur Markt überlassen, ja. Dann gibt es Konkurrenz und Preismacht und bla von wegen, ja. Egal, jedenfalls ist es so, dass selbst wenn ein Konkurrenzanbieter Glasfaser bis zu diesem, eben jenem gleichen Verteilerkasten legen würde, dieses Vectoring, wie sich es nennt, also das, die Bandbreite der Kupferdrähte durch Bündelung der Kupferdrähte bis aufs Maximum auszureizen, ist etwas, was nur ein Anbieter machen kann, weil das diese Übersprechungseffekte der Leitungen mit ausnutzt. Mhm. Das ist eine ganz komplexe Technik. Das heißt also, du kannst da nicht zwei Anbieter über eine ihr Zeug durch dieselbe Kupferleitung pressen lassen. Ja, da müssen sie Glasfaser legen. Genau. Und zwar bis zum Haus. Das heißt, wenn Anbieter Fiber to the Curb, dann einer. Ja, Fiber to the Home. Die Telekom. Wäre theoretisch wurscht. Ja. Aber wie gesagt, dann hast du halt immer noch das Problem, der Hauseigentümer ist dann verantwortlich für die Vernetzung seiner Immobilie, ja, mit dem Glasfaseranschluss, der in der Straße liegt. Und das, da handelt es sich meistens so um, je nach Einfahrt, 5-6 Meter, und die muss halt der Hauseigentümer tragen, dass das zum Haus hingelegt werden kann. Ja. So viel dazu, ja, wenn wir zum Ende kommen. Ich habe noch ein paar Links in den Shownotes. Nur zum Hinweis, natürlich meine ganzen Quellen verlinkt. Auf ein paar Quellen möchte ich noch hinweisen, weil die besonders kurios sind. Eine, es gibt von der Digitalen Gesellschaft ein Pamphlet, das nennt sich Wie das Internet funktioniert. Und das ist original, wenn du dir das anguckst. Das ist das, was du mir heute vorgelesen hast. Nein, dass ein Politiker zur Hand nimmt, wenn er wissen will, wie das Internet funktioniert, weil er gerade ein Ministerium bekommen hat, weil es was mit Internet zu tun hat. Du machst doch was mit Internet. Ja, genau. Anstatt über Flugtaxis zu schwadronieren, ja, lieber mal dieses Pamphlet lesen, wie dem auch sei. Ja. Es gibt auch ganz reizend eine Sachgeschichte mit der Maus, die ich verlinkt habe. Die man dem Politiker auch mal geben könnte. Genau, was passiert, wenn du eine Website aufrufst? Das ist etwas betagt, da gab es noch Röhrenmonitore, Modems und so weiter, aber es erklärt sehr anschaulich, wie die Maus das immer macht. Sehr, sehr gut. Das, was auch dieser Vergleich mit Post und Paketen und so weiter, wie das Internet funktioniert, ganz reizend. Da hat man das Internet noch gehört. Hat einen gewissen Nostalgiefaktor. Auf jeden Fall. Und wie ich schon erwähnt hatte, eine Karte des Internets, internet-map.net, auch verlinkt, eine dynamische, kannst du rein und rauszoomen, verschieben, Karte des Internets, ganz gut, klasse. Die werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Die ist super. Jo, dann bin ich mit meinen Ausführungen mal am Ende. Super, super interessant. Ich hoffe, auch für mich ein bisschen was Neues noch. Das freut immer. Mich, auch wenn wir beides Internet-Junkies sind. Wir haben das Internet erfunden. Ja, Digital Natives. Mhm. Ja, dann bist du sicher schon gespannt, ja, was denn die neue Frage sein wird. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Physik oder Chemie. Nein, ich habe mir extra ein Thema ausgesucht, weil du hast jetzt schon so viele physikalische, chemische Themen machen müssen. Und jetzt was Mathematisches. Jetzt darfst du mal etwas Politisches machen. Okay. Und zwar möchte ich von dir in der nächsten Folge wissen, wie funktioniert ein Sozialstaat? Super gut. Da kann ich nämlich meine Zulassungsarbeit von der Uni wieder ausgraben. Ja, siehst du mal. Weil da habe ich das nämlich schon mal gemacht. Siehst du mal. Wusste ich nicht. Jetzt hätte ich mir ein anderes Thema ausgesucht. Nee, ich habe damals Zulassungsarbeit fürs Examen habe ich geschrieben über, wie funktioniert denn der, also es ging grundsätzlich, wie kommt, Unterrichtssequenz im Lehramtsstudium, sechs Unterrichtseinheiten, wie kommt man vom Brutto zum Netto? Mhm. Und natürlich Brutto-Netto, Sozialstaat ist ein großes Ding, und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, so 120 Seiten fast eine Doktorarbeit über diesen blöden Sozialgesetzbuchsgedönse schreiben müssen. Sehr gut, dann habe ich, hab ich das ja wieder gesucht und gefunden. Ich hoffe, ich hab's noch. Mal gucken. Naja, jedenfalls ist dir das nicht ganz fremd, nein, das Thema. Nein. Genauso wie mir das Internet jetzt nicht ganz fremd war. 12 Sozialgesetzbücher zu lesen macht Spaß. Oh ja, darfst du gerne nochmal durchlesen. Du hast jetzt 4 Wochen nee. Zeit. Viel Spaß. Yeah. Go. Do it. Ja, nee, dann, super. Bedanken wir uns, wir uns bei euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und geben das Wort an euch. Ja, das heißt, wenn ihr uns Rückmeldung oder Unterstützung zukommen lassen wollt, dann erzählt euren Freunden von uns. Oder folgt uns auf Twitter, Facebook oder YouTube. Ihr kommentiert diese oder jede andere Episode. Das heißt also, falls wir hier oder ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn Bullshit erzählt habe oder noch irgendwelche Ergänzungen, Anregungen habt. Kein Blödsinn. Hör mal. Dann dürft ihr uns das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Also auch Kritik ist herzlich willkommen. Wir werden Berichtigungen, sofern es denn welche gibt, auch gerne in den folgenden Episoden immer wieder aufgreifen. Ja, hat bis keiner was gesagt. Nee. Ihr könnt uns natürlich Nachrichten schreiben, Marco, mir oder uns gemeinsam. Genau, da ist es so. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt die bitte an einen Einzelnen von uns, der dem anderen diese Frage dann stellen muss, weil es wäre ja blöd, wenn beide die Frage kennen, dann ist die Überraschung weg. Ja, also Fragen. Aber haben wir nicht gesagt, dass derjenige, der die Frage kriegt, die dann auch beantwortet? Nö, weil der Fragensteller derjenige sein muss. Ja. Ja, Nachricht schreiben. Ja. Dann könnt ihr uns natürlich auch auf iTunes oder panoptikum.io mit exzellenten Sternen und Rezensionen bewerfen. Mhm, ihr könnt uns via Flatter unterstützen. Ihr könnt über uns bei amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig Sach- oder Geldspenden zukommen lassen. Genau, die Links dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und jeder anderen Episode im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de oder 85.23. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber in das war in Farbe und bunt. Das war tatsächlich unsere IP-Adresse, die ich vorgelesen habe. Ich hab, also ich weiß nicht, ob sie noch stimmt, die erneuern sich ja hin und wieder mal. Selten. Also so ein Web-Anbieter, der hat eigentlich immer eine statische IP. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns erhalten und hört uns auch beim nächsten Mal wieder. Bleibt neugierig. Bis in 4 Wochen. Weihnachtsepisode. Tschüss. Ciao.